Abschnitt 2 aus Oliver Twist, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel. Wie Oliver Twist nahe daran war, eine Anstellung zu bekommen, welche keine Sinekure gewesen sein würde. Wenn es Oliver darum zu tun gewesen wäre, die Prophezeiungen des Herrn mit der weißen Weste selbst wahrzumachen, so hätte er zum wenigsten Zeit genug dazu gehabt, denn er blieb 8 Tage lang eingesperrt. Allein um sich im Gefängnis zu erhängen, fehlte ihm erstlich ein Taschentuch, denn Taschentücher waren als Luxusartikel verpönt, und zweitens war er noch zu sehr Kind. Er weinte daher nur den langen Tag über und schlief ein, als er erschöpft war. Es war indes dafür gesorgt, dass es ihm an Leibesbewegung, Gesellschaft und religiösem Troste nicht mangelte. Bumble geleitete ihn jeden Morgen zum Brunnen und außerdem veranlasste ihn die Kälte, viel auf- und abzulaufen im Gefängnis. Bumble führte ihn einen Tag um den anderen in den Speisesaal, wo er alle anderen Knaben vorfand, vor deren Augen und zu deren Warnung und Beispiel er ausgepeitscht wurde. Bumble schleppte ihn jeden Abend zur Teilnahme am Gebet, das eine speziell auf ihn sich beziehende Klausel erhalten hatte. Gott möge sie, die Knaben, gut, zufrieden und folgsam machen und vor der Bosheit Oliver Twists bewahren. Während Olivers Angelegenheiten noch so standen, wurde eines Morgens der Schornsteinfeger Mr. Gamfield durch sein Geschäft vorübergeführt. Er plagte sein Gehirn und daneben auch seinen Esel, weil sich ihm durchaus kein Mittel entdecken wollte, eine Schuld von einigen Pfunden zu berichtigen, um welcher Willen er hart bedrängt wurde. Er las den erwähnten Anschlag und schmunzelte. Der Betrag der ausgelobten Summe war eben, was er bedurfte. Er kannte die Armenhausdiät und war daher überzeugt, dass die an sich lästige Knabenmitgabe nicht zu sehr in Anschlag kommen könnte. Das Kind war ohne Zweifel zart und schmächtig genug, um nützlich in engen Schornsteinen und Ofenröhren verwendet werden zu können. Er trat in das Haus, ließ sich anmelden, erklärte den Direktoren, dass er eines Lehrlings für ein respektables Schornsteinfegergeschäft bedürftig sei und trug darauf an, dass man ihm den angebotenen Knaben überlassen möge. Mr. Limkens missfiel das Geschäft und ein anderer Herr bemerkte, man habe Beispiele, dass Knaben in den Rauchfängen erstickt wären. »Das kam nur davon«, sagte Gamfield, »wenn das Stroh feucht war, das angezündet wurde, um sie herunterzubringen, und also nur Rauch und keine Flamme nicht gab. Knaben seien widerspenstig und faul, meine Herren. Ein gutes Feuer im Kamin macht sie munter, verhindert, dass sie oben einschlafen oder weckt sie auf, wenn sie eingeschlafen sind.« Dem Herrn mit der weißen Weste gefiel die Erklärung. Mr. Limkens aber hatte desto mehr Einwendungen. Indes berieten die Direktoren leise, so dass nur die Worte »Ersparung« und »Abrechnung« vernommen wurden. Sie erklärten dem Schornsteinfeger jedoch endlich, dass auf seinen Antrag nicht eingegangen werden könne. Mr. Gamfield wünschte keine weitläufigen Verhandlungen. Sie hätten zu Erkundigungen führen können, wobei dann leicht wieder davon geredet werden konnte, dass bereits 3 oder 4 Knaben, wie man ihm Schuld gab, in seinem Geschäft zu Tode gekommen waren. Er schickte sich daher an, abzutreten. »Ich soll ihn also nicht haben, meine Herren«, sagte er an der Tür noch verweilend. Man erklärte ihm, das Schornsteinfegergeschäft wäre ein schlechtes Geschäft und er könne zum wenigsten auf den vollen Betrag der ausgelobten Prämie keinen Anspruch machen. Er begann zu feilschen, verzichtete auf 10 und noch 10 Schillinge, der Handel kam endlich zustande und Bumble wurde beauftragt, Oliver Twist, dem Friedensrichter, zur obrigkeitlichen Bestätigung des Vertrags vorzuführen. Bumble kündigte Oliver seine Bestimmung an und ermahnte ihn zur Dankbarkeit gegen das Kirchspiel, das so große Kosten aufwände, damit er eine elende Weise durch die Welt kommen könnte. Oliver weinte bloß. Bumble schalt ihn einen Narren, schärfte ihm ernstlich ein, was er auf die Fragen des Friedensrichters zu erwidern habe, und befahl ihm zu folgen. Mr. Limpkins und der Schornsteinfeger warteten bereits. Bumble stellte Oliver gebührend vor, und Oliver verbeugte sich umso tiefer, da er noch nie Herren mit gepuderten Perücken gesehen hatte. »Der Knabe wünscht also, Schornsteinfeger zu werden?« sagte der Friedensrichter. »Mit Gewalt«, sagte Bumble. »Will's mit Gewalt werden, ihr Edeln, würde übermorgen wieder entlaufen, wenn wir ihn morgen in ein anderes Geschäft geben.« Der Friedensrichter wendete sich zu dem Schornsteinfeger. »Und Sie versprechen, ihn gut zu behandeln, ordentlich zu speisen, zu kleiden und was weiter dahin gehört?« »Wenn ich's einmal gesagt habe, dass ich's will, so ist's auch meine Meinung, dass ich's will«, erwiderte Gemfield barsch. »Ihre Rede ist eben nicht fein, mein Freund, doch Sie scheinen ein ehrlicher, geradsinniger Mann zu sein«, bemerkte der Friedensrichter und war im Begriff, das betreffende Dokument zu unterzeichnen, als ihm Olivers angstvolles Zittern und entsetzte Mienen auffielen. Er legte die Feder wieder aus der Hand, sah Mr. Limpkins an, der aus Verlegenheit Schnupftabak annahm, lehnte sich über den Schreibpult und redete Oliver so freundlich an, dass der Knabe zusammenfuhr und noch heftiger zu zittern anfing und in Tränen ausbrach. Er sprach ihm Mut ein und forderte ihn wiederholt auf, ohne Scheu zu sagen, wie es ihm um das Herz wäre. Oliver fiel auf die Knie nieder, hob die gefalteten Hände empor und flehte schluchzend, man möge ihn in das finsterste Gemach zurückbringen, hungern lassen, schlagen, ja, totschlagen, nur aber mit dem schrecklichen Manne nicht fortschicken. Bumble bezeigte sein unsägliches, entrüstetes Erstaunen. Der Friedensrichter gebot ihm Stillschweigen. Er fragte, ob er gemeint sei. Der Friedensrichter wiederholte das Gebot und Bumbles Erstaunen und Entrüstung kannten keine Grenzen mehr. Ihm zu gebieten, den Mund zu halten? »Ich muss dem Vertrage die Bestätigung versagen«, erklärte der Friedensrichter, das Pergament unwillig zur Seite schiebend. »Ich hoffe«, stotterte Mr. Limpkins, »Sie werden nicht geneigt sein, lediglich auf das Zeugnis eines Kindes der Meinung Raum zu geben, dass das Verfahren des Direktoriums einem Tadel unterliege.« »Ich bin als Friedensrichter nicht berufen, eine Meinung darüber auszusprechen«, entgegnete der alte Herr. »Nehmen Sie den Knaben wieder mit sich und behandeln Sie ihn gut. Er scheint es zu bedürfen.« Man hatte den Anschlag heruntergenommen, am folgenden Morgen wurde jedoch Oliver abermals um 5 Pfund ausgeboten. Viertes Kapitel. Oliver Twist fängt ein neues Leben unter Särgen an. Die Direktoren hatten Bumble befohlen, Erkundigungen einzuziehen, ob nicht etwa ein Stromschiffer eines Knaben bedürfe, wie man denn die jüngeren Söhne und ebenso die Waisen gern zur See schickt, um sich ihrer zu entledigen. Gerade als der Kirchspieldiener zurückkehrte, trat Mr. Sowerberry aus dem Hause, der Leichenbesorger des Kirchspiels, der es trotz seinem Geschäft doch nicht wenig liebte, zu scherzen. »Ich habe soeben das Maß zu den beiden gestern Abend gestorbenen Frauenzimmern genommen, Mr. Bumble«, rief er ihm entgegen und bot ihm zugleich seine Dose, ein artiges kleines Modell eines Patentsarges. »Sie werden noch ein reicher Mann werden, Mr. Sowerberry«, bemerkte Bumble. »Möcht's wünschen, aber die Direktoren zahlen nur gar zu geringe Preise.« »Ihre Särge sind auch gar zu klein, Mr. Sowerberry.« »Tut auch nicht Not, Mr. Bumble, bei der neuen Speiseordnung.« Bumble missfiel die Wendung, welche das Gespräch genommen. Er suchte es daher auf einen anderen Gegenstand zu lenken, spielte mit einem seiner großen Rockknöpfe mit dem Kirchspiel-Siegel-Emblem, dem barmherzigen Samariter, und begann von Oliver Twist. Mr. Sowerberry bedurfte eines Knaben zu Handreichungen, wurde sofort zu den Direktoren geführt und das Geschäft war bald abgemacht. Oliver sollte noch am selbigen Abend aufgefallen zu ihm gehen, was so viel sagen will, als dass der Meister, dem ein Kirchspielknabe als Lehrling eingetan wird, denselben auf einer Anzahl Lehrjahre haben soll, um mit ihm zu tun, was ihm beliebt, wenn er nach kurzer Probezeit ersieht, dass ihm der Knabe genug arbeitet, ohne zu esslustig und also zu kostbar zu sein. Dem kleinen Oliver wurde gesagt, wenn er nicht gutwillig ginge oder sich im armen Hause wieder blicken ließe, so würde man ihn nach gebührender Züchtigung zur See schicken, wo er unfehlbar ertrinken müsse. Er zeigte wenig Bewegung und wurde nunmehr für gänzlich verhärtet erklärt. Er hatte freilich in Wahrheit nicht zu wenig, sondern eher zu viel Gefühl, war aber durch die erfahrene Behandlung betäubt und für den Augenblick vollkommen abgestumpft. Auf dem Wege zu Mr. Sowerberry ermahnte ihn Bumble in seinem gewöhnlichen Tone. Oliver traten die Tränen in die Augen. »Was weinst du, Schlingel? Hab ich's nicht immer gesagt, dass du die schlechteste, undankbarste Kreatur von der Welt bist? Was hast du? Sprich!« »Ich bin so verlassen, Sir, so ganz verlassen. Jedermann ist so schlimm gegen mich. Es ist mir, als wenn ich hier blutete und totbluten müsste.« Und er presste die Hand auf das Herz und blickte mit nassen Augen seinem Führer in das Gesicht. Bumble hustete, sagte endlich, »Sei nur ein guter Junge«, und ging schweigend weiter. Mr. Sowerberry rief seine wenig einnehmende Gattin. »Das ist der Knabe, von welchem ich dir sagte«, nahm ihr schüchtern das Wort. »Mein Himmel, wie klein er ist«, rief Mrs. Sowerberry aus. »Er ist allerdings klein«, sagte Bumble, Oliver sehr unwillig anblickend, als ob es des Knaben Schuld gewesen wäre, dass er nicht größer war. »Er wird aber größer werden, Mrs. Sowerberry.« »Oh ja, auf unsere Kosten«, entgegnete sie verdrießlich. »Ich sehe kein Sparen bei Kirchspielkindern. Sie kosten allezeit mehr, als sie wert sind. Die Männer glauben aber immer, alles am besten zu wissen.« Sie stieß Oliver eine Treppe in eine finstere, elende Küche hinunter und befahl einer schlumpigen Dienstmagd, ihm zu geben, was für den nicht nach Hause gekommenen Trip zurückgestellt wäre. Dass so mancher, dessen Blut von Eis und dessen Herz von Stein ist und der dennoch eine Stimme sich anmaßt, eine Stimme hat, wo es der Beurteilung der Lage, dem Wohl oder Wehe der Armen gilt, den Knaben hätte verschlingen sehen können, was der Haushund verschmäht. Wie sehr wäre so vielen Menschenfreunden dieselbe und keine andere Diät zu wünschen. Frau Sowerberry hatte dem Knaben mit stummem Entsetzen zugeschaut. Er hörte auf zu essen, als er nichts mehr fand. »Bist du endlich fertig?« sagte sie. »Nun komm, dein Bett ist unter dem Ladentische. Du wirst dich doch nicht grauen, zwischen Särgen zu schlafen? Aber wenn du auch nicht wolltest, du bekommst keine andere Schlafstelle.« Oliver folgte schüchtern und geduldig seiner neuen Herrin. Fünftes Kapitel. Oliver unter neuen Umgebungen und bei einem Leichenbegängnisse. Sobald Oliver im Laden des Leichenbesorgers allein gelassen war, setzte er seine Lampe auf eine Bank und Furcht und Grauen durchschauerte ihn. Mitten im Gemach stand ein neuer, fast fertiger Sarg. Die schon zugeschnittenen, an die Wände umhergelehnten Bretter erschienen ihm beim matten Lampenlichte wie Geister. Auf dem Boden lagen große Nägel, Holzspäne, Stücke schwarzen Tuchs und Sargembleme, und an der Wand über dem Ladentische hing das grauenhafte Bild eines Leichenzugs. Die Luft war drückend heiß. Sie deuchte Oliver wie Grabesluft, die Öffnung zu seiner Ruhestätte unter dem Ladentische wie ein gähnendes Grab. Er fühlte sich allein und unbefreundet in der Welt, und obwohl er keinen Schmerz über Trennung von Freunden oder Angehörigen empfand, so war ihm das Herz dennoch schwer. Und als er in sein enges Bett hineinkroch, wünschte er, dass es ein Sarg sei und dass er darin hinaus auf den Kirchhof getragen werden möchte, wo das hohe, stille Gras über ihm wüchse und im Winde säuselte und das Läuten der alten, traurigen Turmglocke ihm schöne Träume zuführte in seinem süßen Schlummer. Er wurde am folgenden Morgen durch ein ungestümes Pochen an der Tür aus seinem unruhigen Schlafe geweckt und eilte, dieselbe zu öffnen. Tobend und drohend trat ein weit größerer Knabe als Oliver selbst war, ein Armenknabe, herein und befragte ihn barsch und ungestüm, ob er der neue Lehrling, wie alt er wäre und so fort. Oliver fragte ihn schüchtern und in aller Unschuld, ob er eines Sarges bedürfe. »Es wird nicht lange währen, bis du selbst einen brauchst«, war die zornige Antwort, »wenn du Scherz treibst mit Leuten, die dir zu befehlen haben. Weißt du nicht, wer ich bin? Noah Claypole, und du bist mir untergeben, Monsieur ohne Vater. Öffne die Fensterläden, Faulpelz!« Oliver tat, wie ihm geheißen war, und gleich darauf erschienen Mr. und Mrs. Sowerberry. Oliver und sein neuer Tyrann wurden in die Küche geschickt, um ihr Frühstück zu erhalten. Charlotte, die Köchin, bedachte Noah gut und Oliver desto schlechter, der obenein von jenem sehr unsanft in einen dunklen Winkel gestoßen und vielfach gehänselt wurde. Noah war ein Freischüler, aber doch keine Waise aus dem Armenhause. Sein Stammbaum war ihm sehr wohl bekannt. Seine Eltern wohnten in der Nachbarschaft. Seine Mutter war eine Waschfrau und sein Vater ein pensionierter, täglich betrunkener Soldat. Die Ladenburschen nannten ihn verächtlich Lederhose und so fort, was er schweigend duldete, dagegen aber nunmehr mit desto größerem Übermut einen schwächeren und elternlosen behandelte, den er als solchen tief unter sich sah. Welch ein köstlicher Stoff zu Betrachtungen über die liebenswürdige menschliche Natur, deren vortreffliche Eigenschaften sich beim hochstehenden Lord wie beim armen Knaben offenbaren. Oliver hatte sich 3 bis 4 Wochen bei Mr. Sowerberry befunden, als derselbe einst gegen seine Hausehre die Rede auf ihn brachte. »Der Knabe sieht wirklich gut aus«, bemerkte er. »Kein Wunder«, entgegnete sie, »denn er ist genug. Er hat ein äußerst melancholisches Gesicht und sieht immer so trübselig aus, dass er wirklich einen vortrefflichen Stummen abgeben würde.« Anmerkung des Übersetzers: Die stummen Diener des Leichenbesorgers, die vor den Türen der Trauerhäuser stehen. Seine Gattin sah ihn verwundert an und er fuhr fort, »Ich meine nicht bei Erwachsenen, sondern bei Kinderbegräbnissen. Es ist etwas Neues, auch zu dergleichen kleine Stumme zu stellen, und man kann sich etwas davon versprechen.« Mrs. Sowerberry gab dem Gedanken ihres Gatten bloß mit dem Bemerken, warum ihr einfältiger Eheherr denn nicht schon längst daran gedacht hatte, Beifall. Und Mr. Sowerberry beschloss, Oliver in die Mysterien des Leichenbesorgungsgeschäfts einzuweihen und sich daher von ihm zum ersten besten vorkommenden Begräbnisse begleiten zu lassen. Die Gelegenheit ließ nicht lange auf sich warten, denn eine halbe Stunde darauf erschien Bumble mit dem Auftrage zu einem Kirchspielbegräbnisse. Mr. Sowerberry ordnete die erforderlichen Vorbereitungen und befahl Oliver, mit ihm zu gehen. Sie begaben sich nach dem bezeichneten Hause, um das Maß zum Sarge zu nehmen, wo sich ihren Blicken eine Szene des grauenvollsten Elends darbot, die auf Oliver, obgleich er an Elend so wohl gewöhnt war, den peinlichsten Eindruck machte. Am folgenden kalten und regnichten Tag wiederholten sie ihren Besuch, die Leiche wurde in den Sarg gelegt, jede Anordnung war getroffen. Mr. Sowerberry sagte den Trägern, sie möchten sich sputen und den Geistlichen nicht warten lassen, es wäre schon spät. Die Träger setzten sich in eine Art von Trapp und Oliver musste fast laufen, um mitkommen zu können. Der Geistliche war noch nicht angelangt, der Sarg wurde in einem entfernten Winkel des Kirchhofs neben der Gruft einstweilen niedergesetzt und Mr. Sowerberry und Bumble setzten sich zum Küster in die Sakristei an das Feuer und nahmen die Zeitungen zur Hand. Nach einer halben Stunde erschien der Geistliche. Bumble verjagte die Gassenbuben, die sich damit unterhielten, her und hinüber über den Sarg zu springen. Der Geistliche las eilend die Gebete, entfernte sich wieder, der Sarg wurde eingesenkt, die Grube zugeworfen und alle begaben sich auf den Heimweg. »Nun, Oliver, wie hat's dir gefallen?« fragte Mr. Sowerberry. »Recht gut, bedanke mich, Sir«, antwortete Oliver zögernd. »Aber doch eigentlich nicht sehr gut.« »Wirst dich schon daran gewöhnen«, sagte der Leichenbesorger, »und es ist gar nichts, wenn du's erst gewohnt bist.« Oliver hätte gern gewusst, wie lange es gedauert, ehe Mr. Sowerberry sich daran gewöhnt, wagte jedoch nicht zu fragen und kehrte gedankenvoll mit seinem Herrn nach Hause zurück. Ende von Abschnitt 2. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 22. Juli 2024.